بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فوشي دي حيتون كبوت مخ طيب بس أزو ما يصح الحمد لله بارك الله فيكم نسي أشياء ما شاء الله هاتسيش فزامل تات نيقى الله يزيقنا تش أيش مفردوسي دفعينا في مخن إن شاء الله هيتو بايتا متونزغ عقيدة غيه über die Glaubensgrundlagen im Islam. Wer weiß noch, was Aqidah bedeutet? Lass mal diese Fragen, das ist immer so schwierig. Allah musta ein. Wir haben einige Bücher durchgemacht von Sheikh al-Mujaddid und wir sind jetzt in den 6 Grundlagen von Islam, also die er geschrieben hat, ein kleines Buch, und jetzt machen wir die 4. Grundlage, inshallah. Die 4. Grundlage, sagt der Scheich, fängt an, ich lese den kurzen Text vor, übersetzt, und dann gebe ich die Erklärung dazu, inshallah. Er sagt, Erläuterung des Wissens und der Ulama, beziehungsweise der Gelehrten, sowie von Fiqh und der Fuqaha. Also Erläuterung von Ilm, vom Wissen, und der Ulama, und von Fiqh und der Fuqaha. Erläuterung meint ja Klarstellung. Er meint Klarstellen, was ist Ilm? Was ist Fiqh? Fiqh bedeutet islamische Rechtsurteile oder islamisches Recht sozusagen, dass man das kennt. Und die Ulama sind die Gelehrten und die Fuqaha sind die Rechtsgelehrten, die darüber das Wissen haben. Jetzt, mit Ilm ist natürlich das islamische Wissen gemeint, nicht jedes Wissen. Weil im Arabischen, du kannst ganz normal Ilm benutzen für viele Sachen. Du kannst, man sieht zum Beispiel Ulum al-Hindasa, Wissen über Ingenieur oder andere Wissenschaften, die es gibt, beziehungsweise das, was man lernen kann. Man sieht das alles mit Ulum oder Ilm gekennzeichnet, mit Wissen sozusagen gekennzeichnet. Aber wenn es um das Wissen, Ilm geht, wenn man im islamischen Land sagt Ilm, dann meint man normalerweise, dass es um das islamische Wissen geht. Um die islamischen Rechtskenntnisse, um das Verbot, um das Gebot, was ist Haram, was ist Halal, was ist erlaubt, was darf ich, was nicht, welche Regeln gibt es, was ist der Unterschied zwischen einem Staat und zwischen einer Einzelperson und so weiter. Das ist alles gemischt in Fiqh. Und das Wissen überhaupt, wenn man sagt Al-Ilm, meistens verbindet man es mit Fiqh, also mit islamischem Wissen und mit Hadith. Mit den Überlieferungen, das Wissen über die Überlieferungen, weil das ist das A und O überhaupt vom Wissen. Weil von den Überlieferungen, ohne die Überlieferung haben wir kein Wissen. Das heißt, dadurch nehmen wir das. Und durch die Überlieferung entnehmen wir die Urteile, den Hukm davon und geben ein Urteil darüber ab, beziehungsweise die Gelehrte geben ein Urteil ab. Damit auf jeden Fall ist gemeint, dass man diese Sache klarstellt. Was ist das Wissen? Was ist Fiqh? Damit man erkennt, wie wichtig diese Angelegenheit ist, und dass man auch erkennt den Unterschied zwischen jenen, darauf kommt der Sheikh gleich, die Wissen haben und die meinen, Wissen zu sein. Die Ulama, die Gelehrten, sie sind jene, die dieses Wissen besitzen. Sie haben es gespeichert, nicht nur in ihrem Kopf, sondern in ihrem Herzen. Die Ulama sind jene, die dieses Wissen auch weitergeben können, die dazu befähigt sind, die dieses Wissen auch praktizieren. Wenn du einen Alim siehst, einen Wissenden siehst, dann erkennst du ihn daran, dass er das Wissen, was er hat, praktiziert, und wenn er es dir beibringt, so verstehst, dass du am Ende sagst, das hätte ich auch selber beibringen können. Das hätte ich auch sagen können, was er gesagt hat. Und das sieht man bei großen Gelehrten, subhanallah, wie zum Beispiel Sheikh Fawzan, wenn er einen Unterricht hält, und er ist fertig, dann denken sich die Tullab, die da sitzen, das hätte ich auch machen können, den Unterricht hätte ich auch geben können. Aber das ist das, was die Gelehrten ausmacht, dass sie dieses Wissen, was sie besitzen, das so tief und so stark ist, so leicht an die Leute bringen, so dass es jeder versteht, sogar so, dass er selber denkt, dass er diesen Unterricht geben könnte. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über die Gelehrten, und nur die Gelehrten oder wahrlich Allah fürchten von seinen Dienern, wahrlich Allah fürchten von seinen Dienern, seine Gelehrten. Also natürlich gibt es andere, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wir reden hier von Gottesfurcht. Aber die Gelehrten, die Wissen darüber besitzen, und das ist Surat al-Fatir, die Gelehrten, die Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala besitzen, die fürchten Allah subhanahu wa ta'ala richtig. Ja? Wie zum Beispiel, wir machen ein einfaches Beispiel um Angst, nicht Gottesfurcht, sondern andere Angst. Wenn jemand zum Beispiel noch nie auf einem Dach gewesen ist, ja, der weiß nicht, wie es ist, wenn man runterschaut, oder? Dann kann er nicht sagen, ich habe Angst oder nicht. Er kann vielleicht sagen, ja, das sieht hoch aus, vielleicht habe ich Angst. Aber jemand, der auf dem Dach war und runtergeguckt hat, der hat Angst. Er sagt, ey, das ist mir zu hoch. Da kann ich runterfallen, besonders wenn kein Gitter davor ist. Das heißt, er hat eine Sicherheit, er hat Wissen darüber. Ja, oder jemand, zum Beispiel Kinder, die neu am Lernen sind, von klein auf. Wenn du ihnen eine Katze bringst und einen Löwen, ja, für den ist kein Unterschied. Der will beide streicheln. Ja, aber wir sagen, nee, lass mal den Löwen, nimm die Katze. Warum? Weil wir haben das Wissen darüber, dass der Löwe gefährlich ist, dass er uns angreifen könnte. Und die Katze können wir streicheln, das ist kein Problem. Und das ist der Unterschied zwischen einem normalen Menschen, normalen Diener Allahs, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und sich Mühe gibt, und jemanden, der Wissen über eine Angelegenheit hat, der fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala besser. Und das sind die Ulama. Und das ist der Unterschied zwischen jenen, wo er jetzt auch weiterkommt, der Sheikh sagt, und das Klarstellen jener, die ihnen nachahmen, ja, und nicht von ihnen sind. Also man muss nicht nur klarstellen, was Ilm ist, was Wissen ist, ja, und wer die Ulama sind, wer die Fuqaha sind, die Rechtsgelehrten, die Wissenden sind, sondern man muss auch klarstellen und zeigen, wer nicht das Wissen hat, beziehungsweise was nicht das Wissen ist, ja, was nicht, wer nicht die Gelehrten sind, subhanallah. Nicht jeder, der hergekommen ist und der vor seinem Namen einen Sheikh-Titel macht, der ist Sheikh. Ja? Nicht jeder, der auf einmal taucht auf in YouTube und ist dann Sheikh so und so. Ja, der ist nicht gleich Sheikh. Ja? Nicht er macht sich selber zum Sheikh. Ja? Nicht seine Schüler machen ihn zum Sheikh, ja? Sondern die Gelehrten, bei denen er lernt, oder die Gelehrten, die dann von ihm hören, ja, die betiteln als Sheikh, als Lehrer. Und eine kleine Anmerkung zum Sheikh. Normalerweise ist es nicht schlimm, einen Lehrer, den man hat, als Sheikh zu betiteln. Weil im arabischen Land ist es normal, dass man zu jemandem, der dir ein bisschen Wissen gibt, von dem du etwas lernen kannst, sagst du zu ihm Sheikh. Hauptsächlich natürlich im islamischen Sache, aber auch in anderen Angelegenheiten. Du kannst zu ihm Sheikh sagen, weil es sowas wie Lehrer bedeutet. Aber es wurde in unserer Zeit dieses Wort so hoch gebraust, dass man sagt, besonders in Deutschland und Europa, dass wenn man sagt Sheikh, dass er der Alim, der Wissende überhaupt ist. Ja, dass er richtig viel Wissen hat. Ja, deswegen sage ich immer mal wieder, sag zu bestimmten Brüdern nicht Sheikh, sag Talib al-Ilm, sag Muallim, sag Ustad, also sag Lehrer, sag, gib ihm einen Respekt, natürlich. Ja, respektieren für das, was er dir beibringt, für das, was du nicht weißt. Ja, rufen von mir, aber sag nicht Sheikh. Ja, aber normalerweise ist es nicht schlimm. Warum? Wenn man vergleicht in Hadith-Wissenschaften zum Beispiel, die höchste Instanz, die höchste Titel, den einer bekommen kann, ist Imam. Ist nicht Sheikh. Imam, wenn es im Hadith heißt Imam al-Hafiz und so weiter, der kriegt nicht nur einen Titel, der kriegt drei, vier Titel, so wie er Professor, Doktor, kriegt er Imam, Hafiz und so weiter, kriegt er Titel. Aber die höchste Instanz, die man bekommen kann, ist Imam. In was? In die höchste Authentizität, das höchste Wissen. Das heißt, sein Wissen ist stark. Er ist nicht mal, auch im Alter verliert er nicht sein Wissen. Sein Gedächtnis ist stark, das Praktizieren ist stark. Er ist bekannt dafür. Niemals hat er gelogen oder betrogen und so weiter. Und die niedrigste Instanz in Bezug auf Sahih, Authentizität und Wissen, ist Sheikh. Ja, die niedrigste. Kurz davor fängt dann Da'if an, sozusagen, schwach an. Die niedrigste Instanz ist Sheikh. Das heißt, jemand, von dem man nehmen kann, der okay ist, zu dem sagt man Sheikh. Ja? Aber das ist nicht der Imam. Das ist der Unterschied. Deswegen sagt man auch Imam Abu Hanifa, Imam Abu Ahmed ibn Hanbal, Imam Malik. Ja? Man spricht mit Imam an. Das sind gewaltige Sachen, subhanallah, was die geschafft haben. Und das ist der Unterschied. Auf jeden Fall, jemand, der Wissen hat und der nicht Wissen hat, deren Unterschiede sind groß. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er sagt, sind denn jene, die Wissen haben und die kein Wissen haben, gleich? Also rhetorische Frage, er will dir sagen, die sind natürlich nicht gleich. Ha? Jemand, der Wissen hat und der nicht Wissen hat, ist der gleich? Ist der Schüler mit dem Lehrer gleichzustellen? Vom Wissen her? Nein. Ja? Sonst würde ich ja nicht bei ihm lernen. Subhanallah. Allah subhanahu sagt im Koran, wer ist denn schlimmer als jener, der über Allah eine Lüge ersinnt? Ja? Er sagt, wer ist denn jener, der über Allah eine Lüge ersinnt? Um wen geht es hier? Um Leute, die behaupten, Wissen zu haben, aber dann im Namen Allahs ein Urteil geben oder reden und sie haben kein Wissen darüber. Allah sagt über jene, dass es die sind, die über Allah eine Lüge ersinnen. Ja? Und der Gesandte Allah sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer mit Absicht über Allah oder sein Gesandter lügt, sinngemäß, zwei Hadithe kombiniert, wer mit Absicht über den Gesandten Allahs lügt und über Allah subhanahu wa ta'ala lügt, der kann seinen Platz in der Hölle schon vorbereiten. Ja? Im Feuer schon vorbereiten. Der kann sich schon seinen Weg, seinen Koffer für die Hölle vorbereiten. Subhanallah. Deswegen muss man immer aufpassen. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, wer über den Koran etwas sagt, ohne dass er Wissen hat und es ist richtig, so hat er eine Sünde begangen. Und er liegt falsch. Ibn Mas'ud sagt, das heißt, du hast einen Koran-Vers, aber du hast kein Wissen darüber, aber du denkst, dass das bedeuten könnte. Du kannst ja für dich denken, was du möchtest, ist ja kein Problem. Aber sobald du hingehst, sagst, guck mal, das bedeutet so und so, gehst den Leuten das erklären, dann sagt Ibn Mas'ud, und wer ist Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, er ist der Führer der Gelehrten am jüngsten Tag, sagt der Gesandte Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir wieder alle auferstehen, dann gibt es natürlich Gruppierungen, je nachdem mit wem du warst und wo du warst. Und die Gelehrten sind eine Gruppierung. Und sie bilden Reihen, eine Reihe nach der anderen. Je weiter man vorne ist, desto besser ist man. Und ihr Führer, ihr Imam, ist Abdullah ibn Mas'ud. Ja? Und er sagt, wenn jemand über den Koran etwas sagt, ohne Wissen, auch wenn er richtig dabei liegt, hat er eine Sünde begangen. Warum? Weil du hast ohne Wissen geredet. Vielleicht ist das, was du sagst, falsch. Subhanallah. Und das ist das. Weil es geht nicht darum, dann man kann sagen, ja, aber es ist doch richtig gewesen. Allah kennt doch deine Absicht. Allah weiß doch, ob du Wissen darüber hattest oder nicht. Oder ob du es einfach nur erraten hast, oder ob du gedacht hast. Es ist ein Unterschied zwischen einem tiefgründigen Wissen, und zwischen einer Sache, die du vermutest. Und es gibt Unterschied. Und es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die gebildet sind. Zwischen Leuten, die gebildet sind. Das heißt, was bedeutet gebildet? Gebildet bedeutet, der hat überall in jedem Bereich hat er seine Finger drin. Der liest in jedem Bereich, der weiß alles. Egal, was du fragst, ja genau, ich habe das gehört. Der redet, er will immer mitreden. Und du denkst, MashaAllah, der weiß über alle Themen. Multikulti. Multiwissen. Subhanallah. In jedem Bereich. Aber geht das um tiefgründigere Wissen, bleibt im Endeffekt übrig zu schweigen oder zu vermuten. Und meistens fallen die gebildeten Leute, die in jedem Bereich mitreden möchten, in diese Falle vom Wissen und sagen dann in dieser Situation Sachen, die sie und ihre Religion vielleicht vernichten könnten. Ja? Subhanallah. Der Unterschied ist von einem Gelehrten, der wo richtig tiefgründiges Wissen hat. Wenn man ihn über eine Angelegenheit fragt, worüber er kein Wissen hat, dann sagt er, ich weiß es nicht. Er sagt, ich weiß es nicht, geh zu dem und dem sogar. Er sagt, das ist nicht mein Bereich. Ja, frag den, wenn du ein Faqih, oder wenn du ein Tafsir-Gelehrten etwas fragst, zum Beispiel eine Fiqh-Angelegenheit, dann sagt er, ich weiß nicht, geh zu einem Fiqh-Gelehrten. Ja, und ein Fiqh-Gelehrten, wenn du fragst über Hadith-Angelegenheit, sagt er, ich weiß nicht. Ja, wenn er wirklich kein Wissen darüber hat, sagt er, ich weiß nicht, schickt er dich zu einem Hadith-Gelehrten. Subhanallah. Das ist der Unterschied. Wie ein Sheikh uns erzählt hat, er sagt, er hat Khutbah gemacht. Hafizahullah. Er hat eine Khutbah gemacht und der war ein bisschen erkältet. Nach der Khutbah ist er runter natürlich, hat gebetet und fertig. An Jumma. Und nachdem er sich umgedreht hat, kamen dann die Leute. Das ist immer so in Arabisch, da kommen die Leute zum Gelehrten und wollen Handschütteln, reden, 1000 Fragen stellen. Und alle sind gekommen und haben ihm Ding gegeben. Ein Nasih geben, nimm das, trink das, benutzt dieses wegen seinen Halsschmerzen. Nimm dies und so. Alle Gelehrten gehören in Medizin. Und er sagt, unter meinen Leuten, die zugehört haben in der Moschee, da war ein Arzt, der Arzt überhaupt. Der ist aber im Bereich Orthopädie. Aber er sagt, wenn du orthopädische Schmerzen hast in unserer Umgebung, du gehst zu ihm, er ist bekannt. Er ist der Mann, er ist der. Er ist zu mir gekommen, er hat gesagt, du hast ein Problem, du musst zum Arzt gehen. Guck mal der Unterschied. Er hat nicht gesagt, ich bin Arzt, ich kann dir das sagen. Warum? Er weiß, er hat Arzt gelernt, aber er ist in seinem Bereich. Er hat Wissen. Und er hat ihm gesagt, du hast ein Problem oder du bist krank. Geh zum Arzt. Geh zu einem, der Wissen hat. Und wenn du ein Problem hast in der Religion oder in einer Angelegenheit, dann gehst du zu jemandem, der das Wissen hat und nicht zu jemandem, der behauptet, das Wissen zu haben. Und das sind zwei große, gewaltige Sachen, subhanallah. Und es wurde gesagt, vier Sachen zerstören die Welt. Ein halber Faqih, also ein halber Rechtsgelehrter, ein halber Arzt, ein halber Grammatiker und ein halber Sprecher. Er sagt, der eine zerstört die Dörfer, der andere zerstört die Zunge, der andere zerstört die Körper und der andere zerstört die Religion. Halbe, weil es nur halbes Wissen. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und der ist noch nicht fertig. Der hat erstes Jahr, zweites Jahr und du gehst, ich gehe zu ihm. Ja? Und lässt dich operieren von ihm, nicht nur untersuchen. Operieren. Wird das jemand machen? Ja? Der ist noch nicht fertig. Ja? Ihr kennt die Assistenzärzte. Ja? Denkt die Assistenzärzte im ersten Jahr dürfen operieren? Nein. Aber stell dir vor, der sagt, nee, ich will mich von ihm operieren lassen. Du hast vor dir den Chefarzt in der Chirurgie und du sagst, nee, ich will den Anfänger. Macht das jemand? Macht nicht. Aber leider machen wir das in der Religion so und zerstören so unser Wissen und unsere Religion. Dann sagt der Sheikh weiter, und diese Grundlage erklärt Allah im Koran in vielen verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel in Surat al-Baqarah, Vers 40 bis 47, am Anfang von Surat al-Baqarah ist das. Und diese Verse, die sprechen über die Bani Israel, über die Kinder von Israel a.s. Wer ist Israel a.s.? Jakob. Jakob, sein Name ist Israel. Daher kommt er, viele wissen das nicht. Also für uns Muslime ist Israel ist kein schlimmer Name. Sogar es gibt Muslime, die haben ihre Kinder Israel genannt oder sie heißen selber so. Warum? Als Respekt vor Jakob a.s. Jakob, sein zweiter Name war Israel. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Jakob und als Israel bezeichnet. Ist nichts Schlimmes dabei. Auf jeden Fall geht es um sie, diese Verse, und darüber, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen an Gunst gegeben hat, darüber, was Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht hat und herabgesendet hat, dass sie an das glauben sollen, was sie an ihn herabgesandt wurde, an die Propheten glauben sollen und an den letzten Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam glauben sollen. Ja, und unter ihnen waren auch jene, die Wissen hatten, aber die dieses Wissen verleugnet hatten. Ja, das ist bekannt bei den Juden. Und die Juden werden im Islam nicht als jene bezeichnet, die einfach Kufr gemacht haben, diese sozusagen Sünde gemacht haben, die sie gar nicht in die Religion lässt oder die sie rausschmeißt, sondern sie haben die Wahrheit verdeckt und verleugnet. Sie haben die Wahrheit nicht, sie wussten, was die Wahrheit ist. Das ist bekannt aus der Sira, zum Beispiel der Vater von Safiya, die Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und eine der Mütter der Gläubigen alaihi salam, sie ist Jüdin gewesen und ihr Vater war einer der führenden Stämme von den Juden. Und als sie klein war, sie hat das natürlich nachher erzählt, nachdem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Ihr Vater hat schon von klein auf gesagt, es wird ein Prophet kommen und du wirst ihn heiraten. Von klein auf. Er sagt, es wird ein Prophet kommen. Als dann der Prophet kam, aber nicht von ihnen, sondern von ihren Brüdern, weil die Juden und die Araber sind Cousins und Cousinen, viele wissen das nicht. Sie sind Brüder, aber Streit. Weil der Prophet kam von ihnen, nicht von uns. Was haben die gemacht? Sie haben nicht akzeptiert. Sie wussten es. Sie wussten ganz genau. Und sie kennen den Propheten, sie kannten. Und sie kennen den Propheten besser als ihre eigenen Kinder. Warum? Weil der Prophet wurde ihnen schon in der Tora genau beschrieben, aber ihre Kinder, bevor sie auf die Welt kamen, wussten sie noch nicht, wer sie sind, wie sie aussehen. Ja? Subhanallah. Auf jeden Fall, als dann der Prophet kam, hatte das Gespräch zwischen ihrem Vater und ihrem Onkel, dem Bruder sozusagen, dem Bruder von ihrem Vater zugehört. Dann kommt der Bruder, dann sagt er, Ahu, Ahu, ist er das? Ist er der Prophet sozusagen? Dann sagt er, ja. Sagt er, was willst du jetzt machen? Ja? Sozusagen, der ist von denen. Was will ich jetzt machen? Und er sagt, ich werde ihn bekämpfen, bis ich sterbe. Subhanallah. Da gibt es so, dass er der Prophet ist. Ja? Ja? Aber er sagt, ich werde ihn bekämpfen. Das ist subhanallah, um darauf zu kommen, ja, dass das Wissen, was man hat, ja, nicht nur reicht, dass man ein Gelehrter wird, ja, sondern das Wissen, was du hast, musst du einhalten und musst du folgen. Darauf kommt der Sheikh auch gleich, dass die Befolgung des Gesandten Allahs auch zum Wissen gehört. Subhanallah. Auch zur Grundlage gehört. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, die Sunna steigert die Klarstellung so weit, dass jeder es verstehen kann. Also sozusagen, es gibt zahlreiche Hadithe, die uns zeigen, was ist ein Alim und was ist kein Alim. Wer ist ein Wissender und wer ist kein Wissender. Und viele, viele, viele Hadithe, die aufgezeichnet wurden, die geschrieben wurden. Und zum Beispiel gibt es auch viele Bücher, subhanallah. Es gibt sehr viele Bücher. Ein Buch von Ibn Abdul Barr, so Neuzeit, das heißt Alles über das Wissen und ihre Gunst. Ja, das ist so ein Schinken, ja, subhanallah. Alles über, also Al-Ilm wa Fadli. Das Wissen und seine Gunst darüber. Das erklärt er ganz genau, der Sheikh. Was ist das Wissen? Wer sind die Gelehrten? Was ist die Gunst vom Wissen zu haben und so weiter? Und wir kennen all diese Hadithe, jemanden, der überhaupt nur lernen wissen will. Wer einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, dem macht Allah den Weg leicht ins Paradies. Und wir kennen diese Hadithe. Wer sich versammelt in Haus Allahs, um den Koran zu studieren, also Wissen sich anzueignen. Den umrunden die Engel, auf ihn kommt die Barmherzigkeit herab, die Sakina, und ihm wird vergeben und so weiter. Wir kennen all diese Hadithe, sind zahlreiche über die Gunst. Und wir können, man findet auch sehr viel auf Deutsch, Alhamdulillah, wenn man guckt, angibt Vorzüglichkeiten des Wissens, Vorzüglichkeiten des Koranlernens, Vorzüglichkeiten des Hadith-Lernens und so weiter. Da braucht man nicht viel eingehen. Dann sagt der Sheikh, dann passierte eine der komischen Dinge, dass das Wissen und Fiqh die Neuerungen und die Irreleitungen sind. Also er sagt, es passierte dann etwas, früher war es so, Ilm und Fiqh war bekannt. Das ist Ilm, das ist Fiqh. Ja? Und das ist nicht Ilm und das ist nicht Fiqh. Ja? Dann, er sagt, dann ist es umgekehrt geworden. Das, was Wissen war und die, wo die Gelehrten waren, die wurden dann zu Hinterwändlern, Rückständige, wollen im 7. Jahrhundert leben. Ja? Zu solchen Leuten. Und die angeblich modernen Leute, die Gott verleugnen, die das Wissen verleugnen, die Wahrheit verleugnen, die wurden dann die Gelehrten. Oder jene, wenn wir auch im Islam bleiben, jene, die dann Neuerungen, Bid'ah eingeführt haben, die angefangen mit Sachen, die es nicht in der Religion gab, eingeführt haben, die wurden dann zu Gelehrten. Und diejenigen, die Wissen hatten, die gesagt haben, das hat der Gesandte Allah nicht gemacht, die wurden dann zu Unwissenden, subhanallah. Um das zu verdeutlichen, Sie haben das, was Allah und sein Gesandter gesagt hat, verlassen und sie haben sich auf ihre eigene Meinung verlassen, sozusagen. Sie haben das verlassen und das genommen. Ja? Was ist besser als Allah hat gesagt und der Gesandte hat gesagt? Nichts Besseres gibt es. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn Allah und sein Gesandter ein Urteil über die Muslime geben, dann gehört es den Muslimen nicht, ja, darüber sich hinwegzusetzen. Darüber zu sagen, nee, ich mach doch, was ich will. Natürlich, du kannst machen, was du willst. Ja, aber dann musst du die Konsequenz auch ziehen wie ein Mann. Ja, wenn du sagst, ich will leben wie der letzte Hund, bitteschön. Ja, wir sagen, bitteschön, mach, was du willst. Kannst du machen. Aber wunder dich nicht, beschwer dich nicht, wenn du dann bestraft wirst im Jenseits dafür. Subhanallah. Das ist was geworden ist heutzutage. Leute, die Wissen haben und die Religion eigentlich einfach machen. Denn die Religion ist einfach. Sie wurden zu Nichtwissenden. Und Leute, die mit Neuerungen kamen, die sagen, du musst 1000-mal Subhanallah sagen, in der Nacht aufstehen, dich 3-mal drehen und 5000-mal Subhanallahu Akbar sagen. Die sagen, wenn du auf den und den Berg gehst, hier in Schramberg, wenn du auf diese Spitze gehst, da gibt es ein Quellwasser, wenn du aus dem Wasser trinkst und dabei La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, er bringt noch Sache, die richtig ist, mit rein in seine Lüge. Du sagst, dann Allah Subhanahu Wa Ta'ala schickt dir 1000 Engel und die heben dich hoch in den Himmel und ja, der kommt mit Sachen und du sagst, Subhanallah, habe ich nicht gewusst, oh, was für ein Gelehrter. Und kommt ein anderer, sagt, nein, das stimmt doch gar nicht, wo ist dein Beweis? Ach, was weißt du schon? Ja, mein Sheikh und mein Vater und dessen Vater waren auf andere Sachen. Allah subhanahu sagt im Koran, was ist, wenn ihre Väter nicht rechtgeleitet waren? Was ist, wenn deine Väter nicht rechtgeleitet waren? Was ist, wenn dein Vater, ja, natürlich, du ehrst deinen Vater, respektierst deinen Vater, aber was ist, wenn er Götzen anbetet? Ja? Wenn er einen Stein anbetet, wenn er ein Glas anbetet, eine Figur anbetet und du sagst dem Vater, das ist falsch. Dann sagt er, willst du mir sagen, ja, ich habe deine Windeln gewechselt und so und ich habe dich aufgezogen und gemacht und getan, ich habe dir alles gegeben. Du willst mir sagen, was richtig und falsch ist? Ich bin dein Vater. Ich sag dir, was richtig und falsch ist. Ja? Du sagst zu deinem Vater, Papa, guck mal, der Gesandte Allahs hat das nicht erlaubt, dass du diese Sache zu machen. Ja, wie zum Beispiel Maulid, ja, das Feiern von Propheten. Oder egal, zu jeder Zeit Maulid machen die Toten, beim Geburtstag und bei Tod machen die Maulid. Ja, ich weiß nicht, was daran, subhanallah, wo die das her haben. Auf jeden Fall, die sagen Maulid, machen die da und da. Wo haben die das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine. Ist doch aber schön, wenn man, nicht, wenn man das macht, oder? Ist doch nicht schlimm dabei. Immer diese Argumentation. Ist doch nicht, da ist doch schön. Ist doch nicht was Schlimmes. Diese Sache ist gefährlich in der Religion. Weil, wenn man behauptet, das muss man verstehen, wenn man behauptet, dass diese Sache zur Religion gehört, dann hat man behauptet, dass der Gesandte Allahs die Religion nicht vollständig überbracht hat. Das heißt, man sagt, der Gesandte Allahs war ein Lügner, um das knallhart zu hart zu sagen. Bist du richtig über der Gesandte Allahs? Ha? Wir reden nicht über Autos und so Modelle. Nein, wir sagen Religion, Ibadah, Angelegenheit, die mit der Anbetung zu tun haben. Ha? Angelegenheit, die mit Anbetung, das ist das, wie in der Religion. Wenn der Gesandte Allahs das gesagt hat, dann tun wir das. Ha? Wenn er es nicht gesagt hat, dann lassen wir das. Ha? Und das ist der Unterschied zwischen jenen, die Wissen haben und die kein Wissen haben. Und der Scheich sagt weiter, er sagt, und sie verdecken die Wahrheit mit einer Lüge. Ha? Das kennen wir. Sie, habe ich auch gerade gesagt, sie nehmen ein Stück Wahrheit, ha? Und machen Lügen darüber. Und das, subhanallah, wer hat es erzählt? Hat auch ein Sheikh erzählt. Er sagt, ein Sufi-Sheikh sozusagen hat ihm erzählt, nachdem er gefragt hat, ja, wie kommt es überhaupt, dass sie überhaupt auf dich hören, dass du so viel Quatsch erzählst? Ja? Er hat ihm knallhart so gefragt, diese Sachen, die du erzählst, die stehen ja nicht. Er sagt, hör mal zu, wenn ich anfange zu reden, dann erwähne ich Allah, lese ich ein paar Sachen aus dem Koran, dann erzähle ich ein paar Sachen von Hadithe, ja? Und dann erzähle ich von Vorfahren ein bisschen, die authentisch sind. Und dann sagt er, dann kann ich erzählen, was ich will, die Leute glauben mir. Guck mal. Er nimmt die Wahrheit und dann verdeckt er sie mit ganz vielen Lügen. Ja, wie die Shayatin von den Djinn. Ja? Die eine Sache hören, vom ersten Himmel, die eine Sache hören und nehmen und 1000 Lügen mit reinbringen, subhanallah. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, und es ist dann so geworden, dass das Wissen, was Allah zur Pflicht gemacht hat, für die ganze Schöpfung, und das Wissen, das er lobte, nur noch von Dummen und Idioten gelernt wird und weitergegeben wird. Also es ist so geworden, dass jemand, der das Wissen über Islam lernt, ja, der lernt das beste Wissen, was es gibt. Der geht Islam studieren, Ilm, der geht Fiqh studieren, Hadith studieren, egal was. Das, was er lernt, der wird dann als Hinterwendler, als dumm, Idiot. Was willst du damit anfangen, sagt man heute? Ja? Okay, du gehst nach Medina, Mekka und so, du gehst Ägypten und so. Was willst du danach machen? Ja? Väter, Mütter und so. Oder schlimmer sind natürlich die kommen zukünftigen Schwiegerväter. Die fragen, ja, was willst du dann machen? Wo willst du arbeiten? Was willst du damit machen? Ja? Bist du dumm, dass du sowas studierst? Mach doch was Gescheites. Ich mache eine Ausbildung, Kfz-Meister. Ja? Ist besser als Islam studieren. Sich Wissen aneignen. Sich anzueignen, wie ich Allah richtig anbeten kann. Wie ich meine Leute warnen kann. Wie ich denen erzählen kann, was ist richtig, was ist falsch. Was ist Haqq und was ist Batil. Ja? Was ist Halal und was ist Haram. Ja? Was ist wichtiger? Der Weg ins Paradies oder der Weg zu Kfz-Werkstatt? Subhanallah. Aber das ist leider so geworden. Ja, durch die ganzen Traditionen und Bräuche und die ganzen Sachen. Dieses kostbare Wissen vom Islam, das ist untergegangen. Es wird nicht mehr angesehen. Und wenn man sich täglich hinsetzt, 6, 7, 8 Stunden dafür lernt, dann sagt man, du machst doch gar nichts. Du sitzt den ganzen Tag. Aber ich lerne doch von meiner Uni. Ach, für das? Das ist doch keine Uni. So kein Wissen, was du da machst. Aber ich krieg doch Zertifikat, wird anerkannt. Wo willst du Geld verdienen damit? Alles dreht sich nur noch um Dunya, Dunya, Dunya, um Geld. Es ist kein Problem. Der Muslim, der Gläubige, der sagt, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana aber. Also der Mu'min, er sagt, oh Allah, gib mir im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes. Der Mu'min sagt nicht nur, gib mir nur im Jenseits Gutes oder nur im Diesseits Gutes. Der Gläubige, der wahrhaftige Gläubige sagt, gib mir im Diesseits Gutes und im Jenseits Gutes. Warum? Ist erlaubt. Ja? Ist erlaubt. Dawud a.s. Ja? Allah hat es bei ihm an einer Stelle Gold regnen lassen. Ja, an einer Stelle, das ist jetzt eine andere Geschichte, und er hat es eingesammelt. Ja, dann sagt Allah, was machst du da? Du hast doch sowieso genug. Da sagt, wenn deine Gunst kommt, dann nehme ich sie. Ja, Alhamdulillah, das ist nicht verboten. Subhanallah. Aber wenn Geld regnet, geh sammeln, kein Problem. Ja, aber nicht, dass es dein ganzer Alltag wird. Ja, wenn du einen Job kriegst, bei dem du 10.000 Euro im Monat verdienst, mach es. Aber nicht, dass du 24 Stunden beschäftigt bist und dein Gebet nicht mehr machst, deine Familie nach hinten, deine Pflicht nicht hinterherkommst, gegenüber deiner Mutter, gegenüber deinem Vater, gegenüber deinen Kindern, deine Frau. Ja? Man muss das immer abwägen. Wenn man immer im Mittelgewicht spricht, auch nicht die ganze Zeit in der Ibadah verharren. Wir kennen das vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Als er nach Hause kommt, schaut mal, er kommt nach Hause und dann sieht er eine Frau mit so nicht so tollen Kleidern. Ja? Und ihre Hände sind normal, so, ja? Ohne Henna. Sagt er, wer war das? Zu Aisha. Sagt er, das war die Frau von so und so. Sagt er, warum trägt sie kein Henna und macht sich, trägt sie schöne Kleidung? Wie, die trägt keine schöne Kleidung? Warum soll sie Henna tragen? Man muss doch voll bedecken und so. Sagt, warum trägt sie nicht? Er sagt, ja, ihr Mann ist nur mit Ibadah beschäftigt. Ist egal, was ihre Frau macht, sozusagen. Er ist die ganze Zeit in der Moschee. Dann geht er zu ihnen hin. Dann sagt er, stimmt das, dass du so und so und so machst? Sagt er, ja, natürlich. Ich bin die ganze Zeit, ich liebe es, mit Ibadah beschäftigt zu sein und zu machen und so weiter. Da sagt, wer sich nicht von meiner Sunna hält, der ist nicht von mir. Wer sich nicht an meine Sunna hält, der ist nicht von mir. Sagt, wie? Und er erklärt ihm das. Er sagt, ja, guck mal, ich bete, aber ich kümmere mich auch um meine Frau, um meine Kinder. Ich bin auch für sie da. Das heißt, um das zu erklären. Ja, das heißt, er macht seine Anbetung. Und es gibt keinen, der bessere Anbetung macht zum Allah, außer der Gesandte Allahs, oder? Oder denkt irgendjemand, macht besser oder mehr Anbetung als der Gesandte Allahs? Nein, natürlich nicht. Denkt jemand, der fürchtet mehr Allah als er? Nein, aber der Gesandte Allahs, er hat gefastet und er hat gegessen. Er hat gebetet und er hat geschlafen in der Nacht. Ja? Und er hat Frauen geheiratet und er hat sie gut behandelt. Er hat ihnen Zeit genommen. Subhanallah, stell dir vor, du gehst jetzt irgendwo Krieg führen. Ja, nicht so wie früher, mit Schwert und Anstrengungen und tun und Pferd und machen, ja? Und rennen und tun, und eben von weitem so, tick, tick, tick, tick. Ja? Egal, ich mache das Absicht, damit man den Unterschied, und dann kommst du nach Hause, vom Krieg führen, ich mache jetzt, damit man ein bisschen Schock kriegt jetzt, den Unterschied, der Gesandte Allahs, der Führer der Gläubigen, ja, der hat nicht nur mit beschäftigt ist mit den Gläubigen, den Krieg, der Da'wah, dann das Wissen weitergeben, die Leute korrigieren und machen und tun und helfen. Was macht er? Nach dem Krieg, direkt danach, während die noch auf dem Heimweg sind, macht er ein Wettrennen mit seiner Frau. Der macht Wettrennen, der sagt, geht mal vor zu den Sahaban, ja, geht mal ein bisschen vor, sagt Aisha, bleib mal hier, ja, was los? Was, Aisha sagt, was los, was schickt dir vor, was will er mit mir machen? Ja? Sagt er, pass auf, bis dahin, du und ich, wir machen Wettrennen. Ja, Rasulullah, du hast doch gerade Krieg hinter dir, du hast doch gerade gekämpft, du bist doch voll fertig. Ja? Du hast doch gar keine Chance. Ja? Sag, komm, wir machen ein Wettrennen. Macht Wettrennen, subhanallah. Ja, und sie gewinnt. Guck mal, diese Zärtlichkeit, diese Liebe, subhanallah. Ja? Er gibt ihnen Aufmerksamkeit. Immer wenn er Zeit gefunden hat. Und der Gesandte Allahs hat nicht viel Zeit gehabt. Ja? Er kommt nachts nach Hause, ja, und ist müde von allem. 12 Uhr, 1 Uhr, sagen wir. Ja? Und will nur noch ein, zwei Stunden schlafen und nach für Allah beten. Kommt nach Hause und seine Frau steht da und erzählt ihn 3 Stunden lang, ja, was die anderen Frauen erzählt haben über ihre Männer. Welcher Mann hört dazu? Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Ja? Diese ganze Frau, ist doch haram, was du erzählst, die ganze Zeit über andere lästern und so. Der hat alles zugehört. Nicht ein Wort. Er hat auch nicht so müde getan, wie immer zuhören. Irgendwann wird mir müde und so. Und die Frau sagt, hörst du mir mal zu? Nein, dann ist sie schon beleidigt. Nein, er guckt dir in die Augen, hört zu, ja, erzähl weiter. Ja? Und am Ende sagt er, ich bin so wie Abu Salama zu Umm Salama, nur dass ich dich niemals verlassen werde. Subhanallah. Subhanallah. Schau dir das mal an. Ja? Er hat Zeit. Ja? Er nimmt sich Zeit. Er kümmert sich darum. Das ist jemand, der Wissen hat. Ja? So sind die Ulama, die Wissen haben. Subhanallah. Weil man denkt immer, oh, wenn ich jetzt Gelehrter werden will, wenn ich jetzt richtig Wissen lerne, dann ist das Wichtigste, dass ich mich Tag und Nacht mit Wissen beschäftige. Ja, ist auch richtig, Tag und Nacht. Aber besser für dich als Talibul Ilm, wenn du Gelehrter werden, wenn du Sheikh werden willst, ja, wenn du Alim werden willst, ist nicht, dass du so viel Wissen lernst und versuchst auswendig zu lernen, sondern lass das Wissen dein Herz. Ja? Lass deine Sichtweite breitern. Mach Dua, dass Allah dir die Angelegenheit weit macht, damit du verstehst. Ja? Damit du dich in die Leute hineinversetzen kannst und damit du die Religion leicht machst. Der Gesandte Allah sagte, Yassiru fala tu'assiru. Er sagt, macht leicht und macht es nicht schwer. Ja? Warum? Es gibt doch so viele Regeln, die wir noch nicht kennen, so viele Dua, so viele Bittgebete können wir noch nicht auswendig. So viele Gebete, die wir noch nicht machen, so viele Tage, die wir nicht fasten. Die kommen gar nicht hinterher. Nein, die Religion ist nicht so. Die Religion ist einfach. Ja? Du machst eine Sache, bis sie sitzt, bis sie fest drin sitzt, so wie das Atmen bei dir sitzt. Oder musst du Atmen üben? Ja, musst du nicht. Oder bist du, weil Atmen ist doch lebensnotwendig, oder? Es ist lebensnotwendig. Ja, aber für uns ist die Religion, ja, der Islam, dass Allah uns das annimmt, wichtiger als das Atmen. Ja? Aber um das Atmen, ja, aber ohne Atmen können wir nicht die Religion lernen, richtig? Aber wieso kümmern wir uns nicht Atemtechniken, ja, Yoga, gibt's ja. Warum machen wir nicht Yoga täglich und Atemübungen, damit uns gut geht, fit geht? Ja? Aber kümmern uns darum, dass wir Tag und Nacht Sachen auswendig lernen, die wir sowieso nicht praktizieren. Der Islam ist einfach. Wir machen Step by Step alles. Und wir kümmern uns um unsere Familien, um unsere Freunde. Es ist nicht verboten mit deiner. Sogar der Gesandte Allah sagt, unnötiges Geschwätz, ja, ist verboten. Ja, dieses leere Gerede. Leere Gerede ist verboten. Und wegen leere Gerede kommst du auch in die Hölle. Ja, wenn du zu viel leere Gerede machst, ja, nicht, dass du denkst, jetzt, ich habe ein bisschen leeres Gerede, ein bisschen Spaß gemacht. Nein, nein. Wenn du die ganze Zeit nur Quatsch redest, nicht ernst, nimmt dich sowieso keiner mehr ernst. Er sagt, außer mit deiner Frau. Außer mit deiner Frau. Mach mit dir Spaß. Oder mit deinen Kindern sozusagen. Er sagt, mit deiner Familie. Mach dir Spaß. Ja? Nimm deine Kinder, schmeiß sie von Wand zu Wand. Ja? Nicht, dass du mit deiner Frau machst. Ja? Aber Subhanallah. Ja, warum erzähle ich euch diese Sachen? Damit man die Weichheit versteht, dass der Unterschied zwischen wirklich Wissen haben und es praktizieren und nur man denkt, Wissen zu haben, oh, ich habe so viel gelesen, ich weiß so viel, frag mich, was du willst. Ja? Frag was, ich gebe dir Antwort, zack. Ja? Unterschied zwischen Gelehrten, ja? Und jemandem, der behauptet, wenn man ihn etwas fragt, den Gelehrten, dann überlegt er, bevor er antwortet. Er überlegt sich, jemand, der kein Wissen hat, ja? Der antwortet sofort. Die Antwort kommt sofort raus. Natürlich, wir reden nicht nur um alle Sachen, die einfach sind. Ja? Wie zum Beispiel, wenn der Fragende sagt, ja, wenn ich auf Toilette war, habe ich noch Voodoo. Ja? Dann sagt jeder Gelehrte natürlich, nein, hast du nicht. Er bringt dir direkt aber Beweis. Ja? Und Unterschied zwischen Gelehrten und möchte gerne wissen, ist, dass der Gelehrte für das, was er sagt, einen Beweis hat, auswendig im Kopf. Aber er muss nicht jeden Beweis bringen, weil manche Beweise sind kompliziert. Ja? Manche, wenn man kompliziertere Fragen hat, ja? Er erklärt sie und sagt, gib Beweis da und da. Und wenn du willst, suche ich dir raus. Subhanallah, das sind Unterschiede. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, wie lange haben wir es gemacht? Er sagt, und es ist so geworden, wer dieses Wissen hasst und verabscheut, also das Wissen von Islam verabscheut und warnt und es verbietet, der Wissende und Gelehrte geworden ist. Subhanallah, das ist unsere Zeit. Ja? Das heißt, jemand, der sagt, das Wissen über Islam, ja, ich hasse das, verabscheue das, ich will das verbieten, ich will nicht, ja? Der ist der Alim geworden. Ja? Der ist der Wissende geworden. Ja? Der ist, ich sage extra, benutze diese Worte, aber jetzt sage ich mal Sarrazin. Ja? Er ist natürlich kein Alim, aber der wurde so gepriesen, ja, der hat Ahnung. Der hat Ahnung, auch wenn ihm im Nachhinein jetzt doch keine Ahnung hat. Aber manche Leute haben diese Sache gegeben. Warum? Heute ist aber sowieso so geworden. Jeder, der, wenn du berühmt werden willst, sprich einfach gegen Islam. Ja, du wirst sofort berühmt und du hast Ahnung dann. Dann bist du cool. Und du Islam-Experte, genau. Subhanallah. Das ist wirklich davor geworden, wenn wir davor warnen. Ja, die sagen, ja, guck mal, die wollen zurück im Mittelalter, wir wollen Vergangenheit. Das stimmt gar nicht. Wir Muslime waren diejenigen, die sich entwickelt haben. Wie viele Erfindungen haben wir den Muslimen zu verdanken? Aber auf jeden Fall ist es leider so geworden, dass derjenige, der Wissen hat, ja, zum Unwissen erklärt wurde, und derjenige, der kein Wissen hat, zum Wissen erklärt wurde. Ja. Und das ist auch von dem Zeichen der Stunde, als der Gesandte Allah sagte, وَيَخْرُجُ عَلَيْهِمْ الرُّوَيْبِدَ. Ja. Also zu ihnen kommen die Ruwaybida raus. Und die haben gesagt, was ist Ruwaybida, ja Rasulullah? Er sagt, das sind jene Leute, die kein Wissen haben, die irre gegangen sind. Ja. Die Leute nehmen sie als ihre Führer, als ihre Wissenden, ja, als ihre Imams. Ja. Sie predigen, sie reden dann, sie gehen selber in die Irre und sie führen die Leute in die Irre. Und wie viele haben wir heute davon? Ha, Sheikh so und so, Sheikh so und so, Sheikh so und so, Sheikh so und so. Ha? Und dabei in Wirklichkeit, die wollen dich nur in die Irre führen. Ha? Oder sie führen sich die Irre. Ich sage nicht, dass manche das mit Absicht machen. Ha? Aber wenn man kein Wissen hat, wenn man keine Bestätigung hat, wenn man keine Erlaubnis hat, dann lieber ist man ruhig, ha? Und redet nicht über Themen, über die man kein Wissen hat, anstatt man redet, und man landet dann in einer Sache, in der man nicht mehr rauskommt. Subhanallah, möge Allah bewahren. Taib, die fünfte Grundlage, ich mache mal ein bisschen schneller. Der Sheikh sagt, Allah stellte klar, wer seine Awliyas sind und auch den Unterschied zwischen ihnen und wer ihnen nachahmen will von den Feinden Allahs, den Heuchlern und den Übertretern. Also die fünfte Grundlage ist, Allah stellte klar, wer sind Awliya Allahs. Was bedeutet erstmal Awliya? Ja, Awliya kommt von Wali, die Mehrzahl von Wali. Wali bedeutet Schutzherr. In dem Fall Awliya Allah, wenn man sagt, oder Wali Allah, ist Allahs Schützling, der wird von Allah geschützt. Oder Allah nahestehender. Ja, jemand, dem Allah nahe ist. Es kommt beides in die Nähe. Das heißt, jemand, das, wenn er Bittgebet macht, ist sofort angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Das sind die Awliya Allah. Leider ist heutzutage so geworden, dass Awliya Allah können nur bestimmte Personen werden. Ja? Die eine bestimmte Abstammung haben. Oder die bestimmte Kleidung tragen. Darauf kommt der Sheikh auch noch. Subhanallah. Auf jeden Fall, Awliya Allah sind Allahs Nahegestellten oder Schützlingen. Und er sagt, Allah stellte klar, wer sind die Awliya Allah. Und nebenbei, Awliya Allah kann jeder Beliebige sein, der die Rechte einhält, der die Pflichten einhält, der die Verbote von sich abwendet. Ja, ist nicht schwer, Awliya Allah zu werden. Ja, ist echt nicht schwer. Aber wir denken, Awliya Allah bedeutet, der hat eine super Connection, er braucht nur einen Anruf, bestimmt, den kriegt er direkt alles, was er will. So ist nicht. Ja. Er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala erklärt hat, den Unterschied zwischen Awliya Allah und den Aduullah, den Feinden Allahs. Oder den Leuten, die sagen, sie sind Awliya Allah, in Wirklichkeit sind sie Awliya und Shaitan. In Wirklichkeit sind sie den Shaitan nahegestellten, Shaitan-Schützlinge. Wenn sie den Shaitan anbeten, dann gibt er ihnen sofort, was er will. Subhanallah. Und das ist leider auch unsere Zeit so geworden. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat ein schönes Buch geschrieben über diese Angelegenheit, Al-Furqan bayna Ibad al-Rahman bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Er sagt, die Unterscheidung zwischen den Awliya von al-Rahman, also von Allah, und den Awliya al-Shaytan, also vom Satan. Unterschied. Ja, wer sind die Allah nahestehenden und wer sind die dem Satan nahestehenden? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Eigenschaft beschrieben. Er sagt zum Beispiel, jene, die an Allah glauben, ja, und ihn fürchten. In Surat Yunus zum Beispiel. Ja, jene, die an Allah glauben und ihn fürchten. Und das kommt gleich nochmal. Der Sheikh wird das nochmal erwähnen hier. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weder fürchten sie sich, noch sind sie traurig, wenn ihnen etwas passiert. Ja, das sind Eigenschaften, die Awliya Allah sind. Das heißt, es gibt Eigenschaften, und die werden wir gleich aufzählen, die ein Allahs Nahegestehender, ein Awliya, ein Waliullah hat, und dann Eigenschaften, die ein Möchtegern Waliullah, oder wir nennen ihn Waliu Shaitan, nicht hat. Ja, nicht jeder, der fliegt, ist gleich Allahs Waliullah. Ja, Shaitane fliegen auch, ist kein Problem. Ja, nicht jeder, der meint, etwas zu sehen, was er nicht sieht, ist gleich Waliullah. So ist das nicht gemeint. Auf jeden Fall sind jene, die Allahs Gesetze einhalten, die Tawhid befehlen, die zum Gebet aufrufen, so zu Islam aufrufen, zur Wahrheit aufrufen und die Verneinung von dem Schlechten, das Schlechte abzuhalten, nur noch Gutes für die Menschen zu wollen, nicht komplizierte, schwere Sachen zu machen, nicht Tricksereien zu machen, damit man das Herz der Leute gewinnt, sondern mit der Wahrheit kommen. Das sind die Leute, die Awliyaullah sind, die Waliullah sind, die praktizieren, die aufrichtig sind. Nicht jene, die sagen, ja, ich habe schon eine Stufe erreicht, ich muss nicht mehr beten. Nicht jene, die sagen, ja, ich weiß schon alles, ich kann alles, wenn ich über eine Stadt fliege, sehen, was da passiert, aber er kennt nicht, was unter seinem Teller ist, unter seinem Reis ist. Er kennt die Geschichte, inshallah. Auf jeden Fall sagt der Sheikh, er sagt, dazu reicht ein Vers von Surah Ali Imran, Vers 21, in der Allah sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, also er sagt, sprich zum Gesandten Allahs, Allah sagt zu ihm, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, auf das Allah euch liebt. Das ist eine Eigenschaft von Awliya Allahs. Was? Dem Gesandten Allahs folgen. Ittiba'ur Rasul. Das ist nicht, ich folge mir, wie ich möchte, sondern du folgst dem Gesandten Allahs. Und das ist Liebe. Das ist Liebe gemeint. Wir kennen das jeder, subhanallah. Wenn man verliebt ist, was macht man? Man tut alles, was die Frau will, richtig? Egal, was sie will, man tut das dafür. Irgendwann lässt es natürlich nach, aber so ist der Muslim, der ist ständig verliebt in Allah und seinen Gesandten. Die Liebe ist so, dass er, wenn Allah und sein Gesandten etwas sagt, macht das, der macht. Lass das, der lässt. Allah sagt, lass Alkohol, es schadet dir. Du sagst, ja. Allah sagt sogar, es schadet dir. Allah muss nichts begründen. Allah kann sagen, lass das, fertig. Und du musst lassen. Allah sagt, lass das, es schadet dir, du lässt es. Allah sagt, mach das, das ist gut für dich im Dienst, und jetzt du machst das. Du sagst, sam'an wa ta'a. Also Geschirr und Gehorche. Ganz einfach. Das ist Liebe und das ist die Eigenschaften von den Awliya Allahs. Die erste Eigenschaft. Und die stärkste Eigenschaft, subhanallah. Dass sie dem Gesandten Allahs folgen. Sprich, o Gesandter Allahs, sprich zu den Gläubigen. Sag zu ihnen, wenn sie Allah lieben, dann sollen sie dir folgen. Dann sollen sie dir Folge leisten. Wenn sie wirklich Allah lieben, wenn sie wirklich Gott lieben, sollen sie dir folgen. Auf dass sie was? Auf dass ich sie dann später liebe. So beweist man Liebe, subhanallah. Und das ist eine, die Liebe zu Allah ist eine gewaltige Eigenschaft und ein gewaltiges Tor der Anbetung. Weil Liebe ist nicht nur einfach nur so und ein bisschen kuscheln und so. Liebe ist eine Ibadah, ist eine Anbetung bei uns. Ist eine Anbetung. Wenn du sie richtig machst, kriegst du Belohnung. Nur, dass du liebst, kriegst du Belohnung. Subhanallah. Tayyib. Und jene, die eben behaupten, Awliyaullah zu sein, was machen die? Sie machen genau das Gegenteil. Sie folgen nicht dem Gesandten Allahs. Der Gesandte Allah sagt, ahmt nicht den Juden und den Christen nach. Die sagen doch, machen wir. Der Gesandte Allah sagt, für Männer ist Seide und Gold zu tragen verboten, weil sie es im Jannah tragen, im Paradies tragen. Die sagen, nee, es gilt heutzutage nicht mehr. Allah sagt, ihr sollt kein Schwein essen. Ihr sollt kein totes Tier essen, verendetes Tier essen. Ihr sollt kein Tier essen, auf den nicht Gottes Name gesprochen wurde. Die sagen, doch, das war früher. Früher hat man keinen Kühlschrank gehabt. Früher hat man, das war anders. Heute geht es andersrum. Also alles, was du ihnen sagst, die suchen Ausrede. Allah sagt, Frauen müssen sich bedecken. Die sagen, nee, ist nicht so gemeint, ist anders interpretiert. Was habe ich neulich gehört? Über das Volk von Lot, a.s., die Homosexuellen. Allah verbietet Homosexualität. Wir sehen es als eine Krankheit an. Also eine Prüfung von Allah, die man immer bestehen muss. So wie eine Prüfung, so wie jegliche andere Prüfungen. Allah verbietet es. Dann sagt er, ja, er meinte, wenn man darin übertreibt. Subhanallah. Da habe ich erst vor zwei Tagen das gehört. Wenn man darin übertreibt. Das heißt nicht, jeder, er fängt an, Sachen zu interpretieren, also machen, die nicht stimmen. Ja, das sind die Unterschiede von Leuten, die Wissen haben, von Leuten, die die Awliya Allah sind und Leuten, die behaupten. Ja? Oder was man hört in einer deren Akademien. Die sagen, Achtung, mach die Tür nicht so schnell auf. Sagen, warum? Sag, kann sein, dass der Scheich so und so hinter ihm ist. Also als Geist. Ja? Was sagt, dann hat ihn Allah recht geleitet und sagt ihm, und was ist, wenn da ein Shaitan so und so ist? Ja, und hat die Sache verlassen, Alhamdulillah. Ja, Subhanallah. So ist diese Sache. Und dann sagt der Scheich weiter, und ein Vers von Surat al-Ma'idah, vom Tisch, Vers 54, wo Allah subhanahu sagt, O ihr Gläubigen, wer von euch von der Religion ablässt, ja? Also wer ungläubig wird, was, wenn wir ihn steinigen, töten, köpfen, schlachten, aufspießen? Nein. Er sagt, dann wird Allah ein Volk bringen, das heißt, du verlässt die Religion Allahs, kein Problem. Allah bringt dann jemanden, ja? Allah wird dann jemanden bringen, ein Volk bringen, das er liebt, und sie ihn lieben, was noch? Guck mal die Eigenschaften jetzt. Sie demütig gegenüber den Gläubigen sind, hart gegenüber den Ungläubigen sind, auf dem Wege Allahs kämpfen, sich anstrengen und sie fürchten den Tadel der Tadelnden nicht. Das sind Eigenschaften der Awliya Allahs, die Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt. Das heißt was? Erstmal die Liebe zu Allah hatten wir. Wenn du nicht liebst, kein Problem. Allah bringt ein Volk, das er liebt und dass sie ihn lieben. Und was machen die? Die sind weich und barmherzig zu den Gläubigen. Sanft und zart. Ja, heutzutage ist es andersrum. Heute, Achi, wie kannst du so machen? Ist haram. Ja, schlägt und schlagt ihn. Und draußen beim Amt, ja, Entschuldigung, tut mir leid. Subhanallah. Ja, wir sagen nicht, dass du gehst, hey, du, beim Amt, mach so und so. Nein, du musst trotzdem Respekt haben. Aber du bist weich zu deinem Bruder, sanft zu deinem Bruder. Du bist barmherzig zu ihm. Ja, weil du ihn liebst, weil er Allah liebt. Subhanallah, du musst dich nicht mit ihm verstehen. Aber du liebst ihn, weil er Allah liebt. Ja? Und du hasst die andere Person, weil er Allah hasst. Ja? Aber wenn Leute heutzutage wirklich Katastrophe geworden ist, genau das Gegenteil. Was noch? Er sagt, und auf dem Wege Allahs kämpfen. Ja? Sich bemühen, sich anstrengen. Ja? Sich anstrengen in zweierlei. Einmal in Anstrengung auf dem Wege Allahs, in jeder Möglichkeit, im Wissen einzueignen, ja, mit seinem Körper und seinem Vermögen und einmal, wenn es notwendig ist, dann in den Dschihad rauszugehen und zu kämpfen auch. Und ja, wir brauchen uns nicht schämen, diese Sache zu erwähnen, weil heutzutage sind wir ängstlich geworden, ja, weil überall das und das erwähnt wird, Subhanallah. Aber wenn es notwendig ist, ja, wenn es Pflicht für uns ist, dann geht er raus und er kämpft. Das ist eine Eigenschaft von den Awliya Allahs. Er fürchtet sich nicht. Er kämpft aber in beiden Seiten. Er sagt nicht nur, ja, ich gehe jetzt kämpfen und betet dann nicht und fastet nicht und macht nicht, aber er sagt, ja, ich kämpfe doch vor Allah. Ja, der weiß nicht, wie man seinen Hintern putzt, aber sagt, ich gehe kämpfen. Ja, so ist nicht gemeint. Nein, der hat Wissen, der kämpft. Der kämpft hier, so, guck mal, Ibn Taymiyyah, rahimullah. Bestes Beispiel. Ein Alim, Sheikhul Islam. Ja, was er alles erlitten hat, was er alles gemacht hat. Ja, er hat sich bemüht auf dem Wege Allahs, war im Gefängnis, hat gekämpft gegen die Tataren. Ja, hat trotzdem... Ja, trotzdem weitergemacht, war trotzdem sanft gegenüber den Muslimen, hat trotzdem Da'wah gemacht, aufgerufen. Ja, beides, Awliya Allah, das sind Awliya Allah. Ja, viele, die verstehen, die falsch verstehen wollen, die verstehen Kämpfen, Dschihad im Islam. Ja, entweder sie verstehen nur Kampf, ja, ich töte oder ich werde getötet, oder sie sagen, nein, das bedeutet nur sich bemühen. Nein, Dschihad bedeutet beides, je nachdem. Ja, und Dschihad hat seine Stufen. Beide Seiten haben ihre Stufen. Ja? Beide Seiten haben ihre Stufen und ihre Dinge. Das bedeutet beides. Und die nächste Eigenschaft ist, was im Vers erwähnt wird, und sie fürchten den Tadel des Tadelnden nicht. Ja? Ja, sie hören, wir sagen die Wahrheit. Ja, sie sagen die Wahrheit und sie fürchten nicht, was der andere sagen könnte. Oder draußen, der könnte was sagen. Lieber, ich sage das nicht. Achtung. Ja, Achtung. Unterschied ist, wenn du Taktik anwenden möchtest, ja? Nicht du sagst, ja, ich will das sagen, nicht so, und dann gehst du hin und machst du, ja, dann überlegst du dir lieber, wenn ich das so sage, ist vielleicht besser, also wenn ich das so sage, dass ich überlege mir das wie, oder wann ich das sage, überlege ich mir, ja, wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern redest, oder mit jemandem, der 50 Jahre hat er so gemacht, Bid'a gemacht zum Beispiel, du kannst nicht hingehen und sagen, das, was du machst, ist falsch, ja, ich habe Hak gesagt, guck mal, ich bin Awliya Allah, ja, ich habe Wahrheit gesagt, nein, so ist das nicht. So ist es nicht. Ja, du hast Wahrheit gesagt, aber du hast mehr zerstört, als du oft aufgebaut hast. Ja? Du gehst mit einer, sozusagen, du gehst mit einer kleinen Meisel an einen Felsberg. Ja? Und du versuchst nicht einen kleinen Stein mit einer Walze zu überrollen. Ja? Das funktioniert so nicht. Subhanallah. Und es hat keine Wirkung. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, und ein Vers von Surat Yunus, was wir vorhin erwähnt haben, Allahs Nahegestellten, Auliya Allah, weder fürchten sie sich, noch sind sie traurig, jene, die glauben und nur Allah fürchten. Ja, das sind Eigenschaften. Allahs Nahegestellte sind Vers. Sie fürchten nichts außer Allah, ja, und sie sind nicht traurig, egal was ihnen passiert. Ja, egal was ist, sie sind nicht traurig. Sie akzeptieren das, sie nehmen das an. Sie sind nicht traurig, subhanallah. Und sie glauben und sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Eigenschaften der Awliya Allahs. Jeder, der dagegen sprechen, jeder, der diese Eigenschaften nicht hat, jeder, der behauptet, Awliya Allah zu sein, du kannst sie vergleichen. Ja? Allah hat alles im Koran erwähnt. Deswegen, ich finde das toll, dieser Sheikh, mashallah, rahimullah, er nimmt alle Sachen aus dem Koran, die sowieso vorhanden sind. Die sind da, gibt sie dir nur als Erinnerung. Er zeigt dir, guck mal, das hat Allah gesagt im Koran. Lies doch mal den Koran. Und ich sage, ich lese den Koran. Da steht drin, wer ist Awliya Allah? Wer ist Allahs Nahegestellte und wer sind Allahs Feinde? Wir reden nicht von Feinden, die offenkundig sind. Die sowieso sagen, es gibt keinen Gott und ich glaube nicht an Gott und Jesus war Gott. Nein, wir reden von Leuten, die innen drin sind. Die in der Religion, die sagen, ich bin Muslim. Aber verdrehen die Religion, verändern die Religion und behaupten, sie haben Wissen, ja, bloß weil sie irgendwelche Tricks mit ihren Shayateen machen, bloß weil sie irgendwelche Tricks anwenden, um die Muslime auf ihre Seite zu ziehen. Subhanallah. Dann sagt der Sheikh als abschließend so, sagt, dann wurde es so bei den angeblichen Wissenden, dass jene, die als Awliya Allahs angesehen wurden, die nicht dem Gesandten Allahs folgen und wer ihnen folgt, nicht von ihnen ist und wer sich auf Allahs Weg bemüht, ist nicht von ihnen und wer an Allah glaubt, ist nicht von ihnen und wer Allah fürchtet, ist nicht von ihnen und wer Allah, nein, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Gesundheit, um Versorgung. Und du bist derjenige, der die Bittgebete erhört, sagt der Sheikh hier. Also er sagt hier, dann wurde es so, dass jeder, der diese Eigenschaften hat, ist nicht mehr Awliya. Also Gegenteil, ist immer so geworden. War schon immer so. Jeder, der diese Eigenschaften hat, der an Allah glaubt, der nur Allah fürchtet, der Allah liebt, der den Tadel nicht fürchtet, der sich bemüht auf dem Weg Allahs und so weiter, und diese Sachen macht, der wurde dann als Unwissender. Der hat keine Ahnung. Aber jemand, der diese Eigenschaften nicht hat, der sich vor allem jedem fürchtet, der sich der alles für jeden recht biegt, ja, Kopftuch gibt's nicht, beten musst du nicht, alles kann man biegen in der Religion, ja, alles biegt und tut, der ist dann Awliya Allah geworden, der ist Alim geworden, der ist dann der Wissende geworden und diese Sache hat unsere Religion zerstört. Und diese Sache hat unsere Religion kaputt gemacht, subhanallah. Und möge Allah uns bewahren für diese Sache. Und Ibn al-Qayyim sagte, es gibt keine äußerliche Anzeichen von einem Awliya Allah. Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Weil manche Leute, die sagen, Awliya Allah, erstmal kann nur jemand werden, der eine bestimmte Herkunft hat. Ja? Am besten nicht Arabisch. Ja? Aber sowieso heutzutage hat jeder Herkunft von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wenn du gehst ins arabische Land, meine Herkunft, die geht zum Propheten zurück. Ja, aber schlimmster Drogendealer, subhanallah. Zweitens sagen sie, ein Awliya Allah, der muss bestimmte Sachen anziehen. Der kann nicht einfach so normale Kleidung anziehen. Ja, der hat ein teures Gewand, nur vom Feinsten, hat nur er, speziell aufgehört. Ein Turban und so und bestimmte Kleidungen, ja, darf nur er haben. Und fährt nur er fährt ein bestimmtes Auto. Ja. Nur die teuersten, dass man ja auch hier erkennt, sozusagen der Star, der Hip-Hop-Star oder der Musikstar, Filmstar vom Islam. Ja, er fährt so, er macht so, guck mal, der Gesandte Allahs, wenn man in den Raum kam, ja, man wusste nicht, wer der Prophet war. Ja, die Leute, einer ist gekommen von draußen und gesagt, wer ist Mohammed von euch? Komm rein, da sitzen die Sahabe drin und einer sieht aus wie der andere. Wer ist der Führer von euch? Hä? Der, wo die ganze Halbinsel besitzt. Hä? Wer ist du? Wer ist Mohammed? Weiß nicht. Und normalerweise die Araber sind dunkel und der Prophet war hell. Hä? War weiß. Subhanallah. Und der wusste nicht. Und da hat sowieso gedacht, er nicht, der weiß doch nicht. Kann nicht sein. Omar, ja, mit zerfetzten Fetzen, liegt draußen, schläft, macht unter einem Baum. Ja, kommt der König von so und so mit Kleidern und so. Wo ist euer Führer? Der liegt da unterm Baum. Ja, der geht dahin, liegt irgend so ein Penner. Er kommt zurück, da ist er nicht. Doch, doch, da, der, wo das ist. Der mit den komischen Kleidern, der unterm Baum liegt. Ja, so ist Islam. Ja? Nicht heutzutage, wenn du jetzt auf einmal Prediger bist, wenn du jetzt Imam bist, dann kommst du mit der schönsten Kleidung, schönsten Jalabiya, läufst die ganze Zeit in Deutschland so rum, ja, dass man dich ja erkennt, dass du der Hafidhul Imam und so bist. Ja? Der ist der, der muss ich Hand geben. Ja? Oh, der hat mir Hand gegeben. Wo sind wir gelandet? Subhanallah. Nein, derjenige, der wisst, du erkennst ihn nicht auf der Straße. Du läufst, sagst, was ist das für ein Penner sogar? Ja? Sagst du, was ist das? Nicht wegen seiner Gestank, weil er keinen Gestank hat, wegen seinem. Sagst du, der hat so komische Kleidung. Kann er sich nicht was Schönes kaufen? Aber der ist sauber. Nicht die heutigen Penner, die stinken Alkohol und die waschen sich nicht. Nein, der ist sauber, aber hat nicht so viel geachtet, nicht so viel drauf. Zerzauste Haare, Kleider. Natürlich, man sollte auf sich drauf achten, aber wenn man beschäftigt ist mit der Akhira, wenn man beschäftigt ist mit der Frage, wenn ich sterbe, wenn der Todesengel kommt, kann ich damit klarkommen, was danach auf mich zukommt? Dann vergisst du alles. Ja? Wenn du in diesem Zeitpunkt so bist, wenn der Engel des Todes kommt, ja, dann wirst du alles bereuen. Du sagst, bitte, noch einmal zurück, ich will mich noch einmal niederwerfen. Ja, du wirst dir wünschen, dass du von der Geburt aus bis zum Tod nur in der Niederwerfung gewesen wärst. Ja? Das macht die Leute aus, subhanallah. Auf jeden Fall. Sagen Sie solche Angelegenheiten. Sie sagen, der muss das und das können, das und das sagen. Der muss Ilmul Ghaib haben. Der muss Wissen über Verborgene haben, ansonsten ist er kein Awliya Allah. Wissen über Verborgene? Subhanallah, Imam Malik, Rahimullah, er erzählt eine Geschichte von sich selber. Imam Malik, und da war schon Imam Malik. Man wusste, wer ist Imam Malik? Und alle wollten zu ihm gehen. Er sagt, Imam Malik, dann wusste er. Ha, man kannte ihn aber natürlich nicht so vom Gesicht, weil damals kam es kein Fernseher. Ha? Und er ist von Stadt zu Stadt gereist, um zu gucken, um selber zu lernen. Und er war schon Imam einer ganzen Madhab, subhanallah. Und er war einst in einer Moschee dann und er wollte da übernachten, Nachtgebet. Ha? Und dann kommt der Wächter, weil in arabischen Ländern hat jede Moschee so einen Wächter. Die passen auf, damit keiner da reinkommt, Faxen macht. Er sagte, was machst du hier? Sagt, ich will ein bisschen schlafen. Er sagte, geh nach Hause. Er sagte, ich habe kein Zuhause, ich komme vom Reisen. Er sagt, geh raus und packt ihn an den Füßen raus. Der weiß nicht, wer er ist. Ja? Subhanallah. Gegenüber ist eine Bäckerei. Gegenüber ist eine Bäckerei. Was macht der Bäcker, der sieht das, der sagt, komm, du kannst bei mir bleiben, solange ich nachts, ich arbeite immer nachts und ich bereite meine Sachen für morgen vor, kannst du bei mir schlafen ein bisschen. Der sagt, danke und setzt sich dahin. Und der Bäcker fängt an, ja, zu kneten und zu machen und macht die ganze Zeit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar und so, er erwähnt Allah. Und dann wartet die ganze Zeit und irgendwann sagt Imam Malik, machst du das jede Nacht? Sagt er, ja. Dann sagt, was hat Allah mit dir gemacht? Dann sagt, er hat mir nichts gelassen, ja, es gibt keine Bitte, die ich hatte, außer er hat sie mir erfüllt. Dann sagt Subhanallah. Nur weil er das gemacht hat, er betet nicht nachts, sondern er arbeitet, aber er erwähnt die ganze Zeit Allah beim Arbeiten. Beim Arbeiten, stell dir vor, du bist vor der Maschine die ganze Zeit. Ha? Aber du kannst doch Allah erwähnen, mach das. Machen wir nicht, wir sind beschäftigt. Ja, wir denken über andere Sachen. Er erwähnt Allah. Er sagt, alles, was ich wollte, hat mir Allah gegeben. Er sagt, außer eine Sache. Sagt er was? Er sagt, ich wollte einmal Imam Malik sehen. Ja? Sagt er. Und dann fängt er an zu weinen, Imam Malik. Sagt er, was ist mit dir, warum weinst du? Sagt er, Allah hat deinen Wunsch erfüllt und er hat mich von den Füßen gepackt, rausgezogen und dann bei dir vor die Füße gebracht. Schau mal. Subhanallah. Du weißt jetzt nicht, wer einfach von beiden ist, Awliya Allah. Imam Malik oder dieser Mann? Subhanallah. Kleine Taten sind es, die uns weiterbringen. Ja? Kleine Taten, die beständig sind, die wir aufrichtig für Allah sind. Wallahi, wir werden uns im Jenseits fragen, gegenseitig. Was hat dich gebracht? Oder wir werden uns selber fragen, was hat mich überhaupt hergebracht? Ja? Und du denkst vielleicht, ja, das Sachen, was du gemacht hast, die Schule, die öffnest, Moscheen, die du gebaut hast. Ja, dabei war es dann zwei Rekka, die du in der Nacht gebetet hast, vielleicht. Ja, rahmukallah. Oder 10 Minuten, die du nachts aufgestanden bist. Ja, du kannst vielleicht nicht beten, sagst du, ist mir zu anstrengend. Aber nachts wacht man manchmal auf. Erwähne kurz Allah 2 Minuten, dann bist du wieder einschläfst. Allah, manche Gelehrten, die haben so oft Allah erwähnt, die haben nachts beim Schlafen. Subhanallah. Alhamdulillah. So haben die geschlafen. Ja, weil ihr Zucker so war, die konnte nicht aufhören. Ja, subhanallah. Das kann man alles machen. Die kleinen Sachen, die haben uns weitergebracht. Ja, und die kleinen Sachen sind es. Die wahrhaftigen, die ehrlichen Sachen. Die Awliya Allah erkennt man immer. Ja, immer mehr ehrlich sind. Und die Awliya und Shaitan erkennt man immer. Nicht jeder, der behauptet, er ist, besonders, das ist noch der letzte abschließende Angelegenheit, inshallah, besonders wenn jemand behauptet von sich selber, ich bin Waliullah, dann weißt du, er ist Wali und Shaitan. Ja? Wenn jemand sagt, ich bin Allahs Nahgestellter, egal, wünsch dir was, ich sofort wird angenommen, dann weißt du, er ist Wali und Shaitan, er ist von Shaitan Nahgestellter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Wissen geben. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك